Raskolnikow bekam plötzlich Lust, ihnen allen etwas äußerst Angenehmes zu sagen. »Aber bitte, Herr Hauptmann«, begann er ziemlich ungezwungen, sich plötzlich an Nikodim vormitschwendend, »berücksichtigen Sie auch meine Lage. Ich bin sogar bereit, um Entschuldigung zu bitten, wenn ich gegen etwas verstoßen habe. Ich bin ein armer und kranker Student, von Armut erdrückt.« Er sagte tatsächlich erdrückt. »Ich bin ehemaliger Student, da ich jetzt meinen Unterhalt nicht verdienen kann. Aber ich werde Geld erhalten. Ich habe Mutter und Schwester im R'schen Gouvernement. Sie werden mir Geld schicken und ich werde bezahlen. Meine Wirtin ist eine gute Frau, aber sie ist so böse geworden, weil ich meine Stunden verloren habe und ihr schon seit 4 Monaten nicht zahle, dass sie mir sogar das Mittagessen nicht mehr schickt. Doch ich begreife gar nicht, was das für ein Wechsel ist, den ich jetzt einlösen soll. Aber wie kann ich denn das? Urteilen Sie doch selbst.« »Aber das geht uns ja nichts an«, versuchte der Schriftführer wieder einzuwenden. Erlauben Sie, ich stimme mit Ihnen vollkommen überein, aber erlauben Sie, Ihnen zu erklären«, unterbrach ihn Raskolnikow, indem er sich nicht an den Schriftführer, sondern wie schon vorher an Nikodim Fomitsch wandte und dabei aus aller Kraft versuchte, auch Ilja Petrowitsch einzubeziehen, obgleich dieser sich hartnäckig den Anschein gab, als wühle er in Papieren und beachte ihn nicht. »Erlauben Sie mir, auch meinerseits Ihnen den Sachverhalt zu erklären, dass ich schon 3 Jahre bei ihr wohne, seit meiner Ankunft aus der Provinz. Und früher, übrigens, warum soll ich es nicht gestehen, gleich am Anfang gab ich ihr das Versprechen, ihre Tochter zu heiraten. Es war ein mündliches, vollkommen freiwilliges Versprechen. Sie war ein junges Mädchen. Übrigens gefiel sie mir sogar, obgleich ich nicht in sie verliebt war. Mit einem Wort, unbedachte Jugend. Das heißt, ich will sagen, dass meine Wirtin mir damals viel Kredit einräumte und ich führte teilweise ein solches Leben. Ich war sehr leichtsinnig.« »Man verlangt von Ihnen gar nicht solche intimen Geständnisse, mein Herr. Außerdem haben wir keine Zeit dazu«, unterbrach ihn grob und triumphierend Ilja Petrowitsch. Aber Raskolnikow beeilte sich, voll Eifer weiterzusprechen, obwohl es ihm plötzlich äußerst schwer fiel. »Aber erlauben Sie mir darzulegen, wie die Sache vor sich gegangen ist und wiederum, obgleich es eigentlich überflüssig ist zu erzählen, darin bin ich mit Ihnen einer Meinung. Vor einem Jahr starb dieses junge Mädchen an Typhus. Ich aber blieb Untermieter, wie vorher. Und meine Wirtin sagte mir, als sie in ihre jetzige Wohnung einzog, und sagte es mir freundschaftlich, dass sie mir vollkommen vertraue und dass alles, aber ob ich ihr nicht einen Schuldschein über 115 Rubel ausstellen möchte, das war die Summe, die ich ihr schuldete. Erlauben Sie, sie sagte mir nämlich, dass wenn ich ihr das Papier ausgestellt habe, sie mir von neuem kreditieren würde, so viel ich nur wünschte, und dass sie niemals, niemals, das sind ihre eigenen Worte, von diesem Papier Gebrauch machen würde, bis ich selbst bezahlen wollte. Und jetzt, wo ich meine Stunden verloren und nichts zu essen habe, verklagt sie mich. Was soll ich dazu sagen?«